Wie die südkoreanische Internetzeitung Donglus berichtete, gab es am 1. Oktober in Seoul eine Kundgebung zur Verurteilung des mörderischen Regimes und zum Gedenken an den Bauern Baek Nam-gi. Vor der Klinik der Seouler Universität, wo die Kundgebung stattfand, versammelten sich über 30.000 Personen verschiedener Kreise und Schichten, wie die Arbeiter und Bauern. Es war ein Kettenglied der gesamtnationalen Kundgebung, die die Kampfdirektion für Generalmobilmachung der Bevölkerung 2016 vor dem Kampf für Generalmobilmachung der Bevölkerung vom 12. November plante. Und am 30. September forderte ein Mitglied des Maßnahmekomitees der Partei der Bevölkerung Südkoreas das südkoreanische Regime und den UNO-Generalsekretär dazu auf, dem UNO-Sonderberichterstatter, der im Parlament gegen die Leichenöffnung von Baek Nam-gi durch die südkoreanische Polizei protestierte, Gehör zu schenken. Und an diesem Tag fanden die Kundgebungen der USA-Koreaner zum Gedenken an Baek Nam-gi und zur Verurteilung des Bakun-Regimes vor den südkoreanischen Generalkonsulaten in New York und Los Angeles der USA gleichzeitig statt.